Tom Oliver Regenauer, die dritte. Und sie, du, mein Blog, 30 Minuten Nonstop Macher. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Blog, mein Blog. Du in deinem Einfamilienhaus, lass mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Blog weiß es jeder, wir sind Stars. Hier bekomm ich alles, ich muss hier nicht mal weg. Hier hab ich Drogen, Freunde und Sex. Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Aber keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie eine Nutte. Doch ich glaub, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau. Drauf geschissen, ich werd auch alt und grau im MV. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Der Kerl aus dem Ersten war früher mal Rausschmeißer. Seitdem er aus dem Knast ist, ist er unser Hausmeister. Er ist oft bei der Nutte aus dem Zweiten. Jetzt verkauft sie Fotos von ihm beim Arsch ausweiten. Der Fetischist aus dem Fünften kauft sie gerne. Er sagt, Rosetten sehen aus wie kleine Sterne. Obwohl die von dem Schwulen aus dem Elften immer aussieht, als wenn man den Schwanz gerade frisch rauszieht. Und davon sing ich dir ein Lied, du kannst es kaufen. Wie die Sektefans aus dem Neunten, die immer drauf sind. Genauso wie der Junkie aus dem Vierten. Der zum Frühstück erstmal 10 Bier trinkt. Dann geht er hoch in den 7. zum Ticker. Er bezahlt für 10 Teile, doch statt Gras kriegt er einen Ficker. Damals war der Drogenstock noch der 10. Der aus dem 7. ist der, der überlebt. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Hier kriegst du alles, im 12. bei Manne kriegst du Falschgeld und ein Bootleg von Eisfeld. Ein Stock höher hat zum Kerl sein Studio, er rappt und macht Tracks auf die Beats von Coolio. Ganz zur Freude der Hausfrau darüber, die sagt, meiner ficken auch nicht mehr wie früher. Deshalb trifft man sie oft im 15. Stock bei der Hardcore-Lesbe mit dem Kopf unter ihrem Rock. Wenn ich ficken will, fahr ich runter in den 3. Aber die Braut fick ich nur zwischen die Titten, denn der Pornostock befindet sich im 8. Hier könnt ich jeden Tag woanders übernachten. Im 16. Stock riecht der Flur voll streng aus der Wohnung, wo so ein Kerl schon seit 3 Wochen hängt. Ich häng im 6. rum, in meinem Stock, mit meinem übergeilen Nachbarn, in meinem Block. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Deine Villa, dein Boot, deine Frau, deine Karriere, dein Geld, dein Leben, kein Bock, kein Bock. Vor einem Jahr holten uns De La Soul ab The Magic Number. 3, that's the magic number. Yes it is, it's the magic number. Somewhere in this hip-hop soul community was born 3, Mace Dub and me, and that's the magic number. What does it all mean? Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing 3 parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrasing, Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly rhymes are stored under Daisy Productions. It stands for the inner sound, y'all, and y'all can bet that the action's not a trick, but show enough for function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number. This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we dine. And three out of every darn time, the effect is when a daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Makes possible me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls who flaunt style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dove and a plug. Set aside a legal substance, you feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle, shake, rattle, roll to my magic number. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one. What is it? 1, 2, 3. That's a magic number. Yo, what's up? 1, 2, 3. Hey, children, what does it all mean? 1, 2, 3. I would lie. No more, no less. Aus der Auswahl von Tom Oliveri, genauer ein weiterer von Hijack the Terrorist Group, direkt nach De La Soul, Klassiker I Know. Greetings, girl, and welcome to my world of phrasing right up to bat. It's the daisy age, and you're about to walk top stage, so wipe your lottos on the mat. Hip-hop love, this is, and don't mind when I quiz your evolvements before the sun. But clear your court, cause this a one-man sport, and who's better for this than plugged one? Don't have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze a frame of our moves the same, wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm posse the noose, but because... May I cut this dance to introduce myself as the chosen one to speak? Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's Plug 2, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is 2, cause it takes 2, not 3 to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. I know I love you better. Now it's time to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand and we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. Life will be dead at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plug ones within. Forward march is the say when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be then top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing, and in full swing. I show this in gifts, words or letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cause I know I love you better. Mm-hmm. It's I again, and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top 10. Then we could meet Mr. Stucky and Pops, Brother Lucky will preach, let the wedding be. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G-clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly gee, true boy is ready for what you possess. We could live in my plug to home, and on Mars where we could be all alone. And we make a song for two, picture perfect things, and I sing of how I know I love you better. Minuten. Radio Marabu. Call it Slick Tracy. Call it Slick Tracy. We have a code red situation. I repeat, a code red situation. The hijacked terrorist group have been spotted on stage at the Brixton Academy. All units to Brixton. All units to Brixton. I repeat, all units to Brixton. Hijacked. The terrorist group. The terrorist group. Hijacked. The terrorist group. Military train, artillery aim, obituary's name, responsibility claim. By the trigger, nigga, I like to quiver. I'm wrong quick as a call of pickle because you're slipping down the river. I deliver rhymes, rhymes attack the crowd. I commit a crime. This time I feel proud, and now I'm rolling with the Alpine, rolling with the baseline. Never ever waste time. Chase the rhyme, bump your bumper, you take my number down. Then wonder why we go thundering by. Four spades in a renegade. Yeah. The terrorist group. Hijacked. The terrorist group. The terrorist group. Hijacked. The terrorist group. The terrorist group. Hijacked. The terrorist group. The terrorist group. Hijacked. The terrorist group. The terrorist group. Boom shakalaka, smack your neck back, yo black. Bet you wasn't ready for that. They say my music makes you act violent. Well, it's true. Here comes the terrible tyrant. Back in Brixton, it's quiet. When we step on stage, there's a riot. All you hear is the siren. Police officer, rifle firing, tear gas. But I got my gas mask on. Wrong, this show must go on. Separate up, awake up, sit up, and pull up a chair. Sound up the posse with the savoir faire. Beware, he shares this stage with no one. I'm the one assassinating the shogun. Hijack. We'll reign supreme. As the British nightmare to America's dreams. Hijack. The terrorist group. The terrorist group. Hijack. The terrorist group. The terrorist group. Hijack. The terrorist group. The terrorist group. Hijack. The terrorist group. The terrorist group. Guns have never roam. Here's the poem that puts us on the throne. We ain't happy, the kings are all alone. Peace to the brothers who have in action in the war of words. Radio Marabu, eine Legende im Radio. Marabu. Drops to the chain. speak, so speak, monkey speak. Radio Macabro. No! kind dishes, all the while wearing you all the summer on the benches. I said I meant it, and I still do. When I think of you in the back of the car, litter in your teeth, on the back of your bra, Girls davor, Asian Dub Foundation zusammen mit Iggy Pop und Iggy Pop Solo, Corruption aus der Retro-Ecke. Wir hatten die neue Single der Idols, wir hatten Hijack, Auswahl von Tom Oliver Regenauer. Wir hatten zweimal Della Soul und Sido und Tom Oliver Regenauer jetzt wieder im Interview. Linke Hände machen nichts, solange sie Musik handverlesen können. Dafür stehen auf Marabu Julia Reinhardt, Günther Rademacher, Michael Schäuber, Peter Anthony. Mit Herz für eure Ohren, Marabu. Du Gast hier in der kleinen Audiodatei, Tom Oliver Regenauer. Wir kommen zum dritten Teil. Du hast viel mit großen Stars zusammengearbeitet, mit Snoop Dogg, mit Pharrell auch. Wie läuft das so? CeeLo Green habe ich auch gelesen. Was hast du da so für eine internationale Reputation? Doch, Reputation. Im Hip-Hop ist das, hat das nicht so viel mit Reputation zu tun. Das sind ja alles tatsächlich Leute, die auch noch aus dem Hip-Hop kommen. Ja, die natürlich wird man da ein bisschen lustig angeguckt, weil das sind in der Regel ja Schwarze und man ist dann da der einzige Weiße. Ich hatte ja das Glück, dass ich irgendwie auf der halben Welt gearbeitet habe und viel unterwegs war. Deswegen war ich auch viel in Amerika und dann bei Festivals. Ein Freund von mir, der in der Musikbranche arbeitet, hat mich dann zu Lollapalooza oder irgendwelchen größeren Veranstaltungen mitgenommen, wo die Herren aufgetreten sind, und dann hat man sie halt Backstage kennengelernt, ja, und manche sind sehr nett und absolut zugänglich, so wie, was ich, Run DMC. DMC zum Beispiel ist super zugänglich, Run ist furchtbar unzugänglich und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Snoop Dogg ist ein absolut lieber, netter Typ, an den muss man nur rankommen, der hat immer seine Bodyguards drumherum und so, aber ansonsten völlig unkompliziert und uneitel und sehr entspannt. Und CeeLo ist einer der wirklich also begabtesten Sänger, nicht nur, den kennen die meisten Leute von Gnarls Barkley, ja. und Crazy von dem Hit. Aber der ist einfach auch ein grandioser Rapper und ein Künstler und ein sehr, auch politisch sehr klarliniger und nicht angepasster Mensch. Und ja, also die Zusammenarbeit mit diesen Leuten ist eigentlich relativ unkompliziert. Ja? Mit denen, wo es kompliziert ist, arbeite ich auch einfach nicht, weil mir das dann, es basiert ja schon auf irgendwie einer gewissen Sympathie, ja, oder natürlich auch auf einer Bewunderung für deren Kunst, ja. Und nicht jetzt unbedingt, ich will unbedingt hier mit CeeLo einen Song machen. Das hat sich dann irgendwie so ergeben. Ja? Aber ansonsten ist das relativ unkompliziert. Es ist nur, am Anfang muss man sich ein bisschen durchbauen. Boxen, weil man immer als der kleine weiße Typ gilt, während alle drumherum sind dann irgendwie so, wie man sich das halt aus dem Rap-Video vorstellt, irgendwelche schwarzen 2-Meter-Schränke oder irgendwie toughe Street-Guys, ja, also so Straßentypen, die kommen ja nicht aus irgendeiner, so wie ich, aus irgendeinem halbwegs behüteten kleinen Dorf oder Stadt, sondern aus irgendwelchen schlimmen Ghettos oder haben entsprechende Prägungen, von daher ist ein bisschen tougherer Umgang, aber ja, bisher kam ich da ganz gut zurecht. Ja, ist ja auch ehrlicher. Ich habe CeeLo Green, glaube ich, zur ersten Solo-Platte damals auch interviewt. Ich mache ja auch seit 30 Jahren Musiker-Interviews sozusagen. Und du hast eins gesagt mit dem Politischen, das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich darf jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Zwei sehr, sehr große Stars, die ich interviewt habe, bei denen ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass die das Gespräch politisieren von sich heraus. Ich bin dann schon auch, das ist schon auch Jahre her, ich bin dann schon achtsam, da jetzt nicht allzu viel herumzupoltern. Aber das war Rick Springfield, Grammy-Gewinner, war ein total geiles Gespräch. Und der Frontmann von Chicago, Robert Lamb. Hätte ich nie für möglich gehalten, ein ganz, ganz feiner, angenehmer Typ. Produzierst du aktuell Tracks auch wieder? Ja, wir haben letztes Jahr, also ich mache pro Jahr so ein Musikprojekt. Momentan schreibe ich tatsächlich mehr Texte, also Lesetexte als Songtexte. Aber ich produziere immer so ein bisschen und ich spiele immer irgendwie mal Gitarre oder mal Schlagzeug oder was, wonach mir gerade der Sinn steht zum Entspannen. Es wird dann vermutlich dieses Jahr irgendwann auch im Spätjahr wieder irgendein Musikprojekt geben. Das letzte war im Sommer 23, das hieß General Streik, das war ein Deutsch-Hip-Hop-Projekt mit 3 Songs und das Jahr davor hatte ich eben die Single mit CeeLo Green, was als hieß Beautiful, gibt es als Kurzfilm, Video und Song. Ja, so ein Projekt im Jahr, aber ist ein bisschen runtergefahren, weil das Schreiben momentan mehr Raum einnimmt. Wenn ein neues kommt, vergiss nicht, es mir zu schicken. Das spiele ich dann auch. Mach ich gerne. Sogar Mediakontroll überwacht, sozusagen. Das gibt es ja sogar auch noch. Dein Buch, kommen wir zum Buch, hat eine enorme Bandbreite. Ein Kritiker könnte den Vorwurf ableiten, so viel kann man ja gar nicht durchschauen. Aber wie wählst du dir deine Themen aus und wie arbeitest du dich da heran? Das kommt immer drauf an. Also mir ist es einfach grundsätzlich zu blöd, die Tagespolitik zu kommentieren, weil das machen A schon genug Leute. B, ist es irrelevant, welche Sau gerade durchs Dorf getrieben wird. Und um den Kontext dessen zu verstehen und was uns hier passiert, ja, und auch im längeren zeitlichen Rahmen das zu betrachten, wo wir hinsteuern, hilft es immer, Geschichte zu verstehen und das Zurückliegende sich anzuschauen. Deswegen, ich recherchiere oder lese seit 30 Jahren Bücher zu diesen Themen, ja, ob das Geopolitik ist, Geschichte, Mafia-Kartelle, Unrecht, Psychologie, Ethik, Philosophie. Ich lese einfach viel und habe daher, was die Recherche angeht, einen guten Fundus und muss auch nicht immer bei Null anfangen. Ich habe mich auch schon für die Pflanzenwelt interessiert und für Raumfahrt und einen Pilotenschein gemacht und alle möglichen Dinge im Leben ausprobiert. Und in diversesten Branchen und Jobs gearbeitet. Von daher habe ich viele Einblicke, habe viele Lebenserfahrungen, habe viel vorgelesen. Und wenn ich dann denke, jetzt zum Beispiel Krieg, das Thema wird plötzlich medial immer stärker ventiliert. Das ist jetzt plötzlich in den Zeitungen und dann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und alle reden vom Dritten Weltkrieg und von Atomwaffen. Dann halte ich es halt für wichtig, jetzt nicht diese Propagandameldungen zu kommentieren oder nochmal aufzudröseln und denen damit ja noch mehr Klicks zu irgendwie besorgen oder die Leute verrückt zu machen. Ich finde es dann wichtiger, sich anzugucken, was hatten wir denn bisher für Kriege, die also als Weltkrieg gelten, also 1 und 2 und wie ist es dazu gekommen, wer hat da profitiert, wieso ging es nach dem Ersten Weltkrieg nur 21 Jahre, bis der Zweite anfing und was hat uns der beschert und ist es wahrscheinlich, dass es einen Dritten gibt, ja, aufgrund der historischen Muster und es gibt nun mal, Geschichte wiederholt sich zwar nicht ganz ähnlich, also nicht gleich, aber es sind doch schon transgenerational erkennbare Handlungen und Entwicklungsmuster, die die Zivilisation durchläuft. Und die sind doch relativ vergleichbar. Ja, von daher, so suche ich mir die Themen aus. Und dann, klar, für einzelne Artikel kann man dann, man könnte zu jedem der Themen im Buch eigentlich ein Buch schreiben, ein kleines. Ja. Ich versuche aber die Leute einfach ich versuche das Interesse zu wecken, selbst zu recherchieren. Deswegen verlinke ich immer alle Quellen in den Texten und zusätzliche Literatur und Bücher. Und ich hoffe, dass dann, wenn jemand zum Beispiel das Thema über den Ersten Weltkrieg liest, dass er sich dann vielleicht danach das Buch von Carol Quigley anschaut, The Anglo-American Establishment, und selbst recherchiert, weil das ist das Einzige, womit man seine eigene Position in dieser Welt bestimmen kann, ist, wenn man trianguliert zwischen allen Informationen, die man haben kann, eigene Informationen, die man sucht, freie, offene Medien und dann eben der Propagandaapparat, wenn man da alle drei Quellen anzapft und sich dann in der Mitte irgendwo seine Position bestimmt, das ist wahrscheinlich das Intelligenteste. Ich versuche niemandem zu sagen, so sieht's aus oder das ist die Wahrheit, aber das hier sind Indizien, die vielleicht helfen, die eigene Position da in dieser Welt zu bestimmen. Wir werden nachher ja auch noch einen Fall haben. Wie weit gehst du bei der Quellensuche? Also im Darknet treibst du dich nicht herum? Naja, für den einen Artikel über Pädophilienetzwerke, da habe ich mich natürlich dann schon auch in anderen... An der Tür geklopft sozusagen. Ja, also man muss ja auch gar nicht im Darknet rumeiern. Ja. Also erstens mal, das Darknet ist auch völlig überbewertet, weil am Eingang des Darknets, man muss sich ja das ja wie so einen, das kann man sich vorstellen wie eine Disco mit Türstehern. Ja. Und die Türsteher sind in der Regel Geheimdienste und irgendwelche Überwachungsprogramme. Das heißt, wenn man da reingeht und in irgendwelche Foren, dann kann man sowieso wahrscheinlich ein Prozentsatz, aber ein guter Teil der Leute, die sich da rumtreibt, ist schon wahrscheinlich aus irgendwelchen Geheimdiensten oder Verfassungsschutz oder sonst wo. Also das bringt nur was, wenn man wirklich IT-Nerd ist und da irgendwie wie in Foren und Codes und Kreditkartennummern klauen will und so Zeug, aber ich war da nur eigentlich hier und da mal, um zu schauen, ob es tatsächlich diese, keine Ahnung, also Pädophilie-Videos, Foren und so gibt und habe mich informiert für meinen Artikel, aber ansonsten recherchiere ich primär in Büchern und Originaldokumenten und versuche, die dann auch zur Verfügung zu stellen, sodass die Leute das lesen können. Ich habe ja ein aktuelles Format, was ich täglich gestalte, versuche da aber auch immer auch den Abweg in die Kultur reinzunehmen. Dort reicht für manche Sachen eigentlich sogar das, was bei Wikipedia steht, wobei ich überhaupt kein Wikipedia-Fan ist, aber wenn du über Bandera steht dort genug, um zu sagen, um Himmels Willen. Genau. Und mehr braucht man. Das mache ich auch, ja. Das mache ich extra, weil die Leute ja sonst natürlich, wenn man organisierte Kriminalität heutzutage irgendwie aufdeckt oder in der Ecke schreibt oder recherchiert, heißt ja dann schnell Verschwörungstheorie. Deswegen verwende ich grundsätzlich gerne Mainstream-Artikel und Wikipedia-Dinge auch. Weil die Leute dann zumindest sehen, dass das jetzt nicht irgendwie Geheimwissen aus irgendeinem verschwurbelten YouTube-Video ist. Es ist eine organisierte Kriminalität, die man dezidiert nachvollziehen kann und über die auch der leitmediale Komplex bis vor ein paar Jahren mal noch berichtet hat. Zumindest anteilig. Richtig, richtig. Gebe ich dann auch gerne als Quelle weiter, weil man ja eben genau das, was du gerade gesagt hast, nicht will. Ich nehme ein paar Themen aus deinem Buch. Wetter als Waffe, Hunger als Waffe. Ja, das erinnert mich an die Schulzeit. Rote und blaue Brille zum Beispiel auch. Gibt es Themen, die dir ganz besonders wichtig sind in deinem Buch, wo du jetzt vielleicht auch sagst, ein bisschen anfixen möchtest, die Leute, die dich noch nicht kennen und die jetzt vielleicht das Buch kaufen sollen, wäre ja so sinnvoll. Ja, klar. Also ich denke, was ganz wichtig ist und wo es auch immer wieder rumgeht, ist Technokratie. Also die wenigsten Leute wissen, was Technokratie ist und das ist eben nicht ein bisschen mehr Digitalisierung, sondern es ist ein Herrschaftsmodell, das schon 1917 entwickelt wurde von Ingenieuren und das ist das, was uns heute dann auch angeboten wird als die Dominanz oder Unfehlbarkeit der Wissenschaft, also dass uns ein gesichtsloses, automatisiert gesteuertes Imperium von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Fachmännern, Experten steuert und regiert und nicht mehr souverän gewählte partizipativ gewählte Regierungen in souveränen Nationalstaaten. Das will man abschaffen und ersetzen durch eine Technokratie. Und die Technocracy Inc., die damals gegründet wurde, darüber habe ich letztes Jahr schon im Homo Demens, meinem Vorgängerbuch, geschrieben, einen ausführlichen Bericht, und das kommt auch jetzt immer wieder vor, die hatte das Ziel, in der Gesellschaft das Geld abzuschaffen und dieses durch Energiezertifikate, die jedem zugeteilt werden, zu ersetzen. Also das ist ziemlich genau das, wo diese CO2-Besteuerungsagenda im Großen und Ganzen hinläuft, weil die wird uns in Zukunft diktieren, inwieweit wir noch mobil sind, reisen können etc. oder was, wie viel Fleisch wir essen sollen. Und wenn man sich dann anschaut, was in China läuft, das ist die einzige operative Technokratie der Welt. Ich habe da als einziger deutscher Journalist, glaube ich, ein Interview mit Technocracy Inc. tatsächlich letztes Jahr auch gemacht. Die gibt es nämlich noch, die Firma. Und die verwaltet auch die Originaldokumente von Howard Scott, der das gegründet hat, also maßgeblich beeinflusst und in Schriftform verpackt. Ich denke, das zieht sich durchs Buch durch, denn was vielen als Bequemlichkeit erscheint und als nützliches Tool, nämlich das Smartphone, ist eigentlich eine invasive böse, schlimme Technologie und eigentlich eine Waffe. Es ist ein Taschenspion und es dominiert das Leben eines fast jeden, den man auf der Straße sieht. Wir steuern nämlich nicht das Gerät steuert uns und das wird immer schlimmer. Und deswegen muss man sich genau davon freimachen und sich bewusst machen, dass wir in einer Technokratie leben und dass es immer schlimmer wird und dass man genau deswegen analoge Dinge bevorzugen sollte. Und ob es Bücher sind, physisch, die man vor der digitalen Bücherverbrennung bewahrt oder ob es Freunde sind oder ob es ein Gemüsegarten ist, den man anlegt, ist alles deutlich besser als Zeit an irgendeinem Bildschirm zu verbringen, denn das Leben findet in der realen analogen Welt statt und nicht in einem Bildschirm. Das ist übrigens ja auch bei den Systemen, die als alternativ bezeichnet werden, zum Beispiel nehmen wir mal China und Russland, da ist der Anteil des Staates mit Sicherheit größer oder die Vorstellung, der Staat könne das besser lenken, sagen wir mal so, wie es in 30, 40 Jahren ist, wissen wir nicht, während es bei uns für meine Begriffe sehr, sehr stark in kommerziellen Händen gelandet ist, was ich im Moment vielleicht auch schlimmer finde. Daraus muss ich aber nicht ableiten, dass das andere jetzt der Segen für die Zukunft ist. Aber sind wir gerade mal in Russland. Hast du dich schon mit dem Kameraden Nawalny befasst, der gerade sein Ableben zelebrierte? Ja, so ein bisschen, aber jetzt nicht im Detail. Also ich weiß, dass das, was da in den Medien zumindest berichtet wird bei uns, dass der große Volksheld in Russland und der große Putin-Gegner und große Gefahr für das System, das war wohl offensichtlich nicht so, weil nach irgendwelchen internen Umfragen hatte er nur 2-4% Rückendeckung in der Bevölkerung für seine politischen Ideen. Ansonsten war er homophob und Rassist anscheinend. Ja, also das ist eine Frage. Ja, das, also ich weiß nicht, warum man den dann hier hochjubelt. Ich bin generell gegen Ikonisierung und Heroisierung von einzelnen Individuen. Das ist nämlich immer falsch. Man sollte sein eigener Hero sein und nicht irgendwelche. Man kann schon Vorbilder haben und Leitbilder oder tolle Leute, die einen inspirieren. Ja, bin auch von John Lennon inspiriert oder irgendwas. Aber deswegen muss ich nicht aussehen wie der und genau machen, was der gemacht hat. Und was da jetzt in den Medien so perfekt getimt wieder, ja, seine Frau ist schon auf der Sicherheitskonferenz eingetroffen, bevor er richtig tot ist. Und also das irgendwie wird dann herumgereicht und dann werden Bilder gemacht und das wirkt doch alles sehr, wie es in meinem Buch steht, wie eine Truman Show. Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Ich hatte mich vor 10 Jahren mal mit ihm intensiver befasst, damals auch fürs Radio schon und so sinngemäß gesagt, wenn das die Helden sind für unser System, dann sind wir ziemlich am Arsch. Und jetzt habe ich mich nochmal mit ihm befasst, da bin ich aber auf was Interessantes gestoßen. Es gibt ja so eine aktuelle Dokumentation im Fernsehen, in der Mediathek und einen Film über das vermeintliche Putin-Schloss, was da vor ein paar Jahren entstanden ist. Und ich habe mich dann zufällig, eigentlich nur für meine Sendung, dann mal mit dem produzierenden Studio befasst. Und das sind zwei Kameraden, die aus den USA nach Europa zurückgegangen sind, 2020, und dann dieses Studio dort gegründet haben, eine große Villa saniert haben in einer unglaublich schnellen Zeit, ich glaube in einem halben Jahr, Deutschland eine Villa sanieren in einem halben Jahr. Ja, und der erste Kunde dieser neuen Firma, Black Forest heißt diese auch, Black Forest Studio, ist eben dieser Nawalny gewesen. Und jetzt ist dieser Dokumentarfilm entstanden, für den sie wohl auch im vergangenen Jahr einen Oscar hätten. Also da ist mit Sicherheit auch ein schönes Thema zum Recherchieren. Ja, das ist interessant. Ja, ich habe auch gesehen, dass er offensichtlich Geld von Soros oder der CIA bekommen hat für seine politischen Aktivitäten, weil man wollte ja unter allen Umständen, schreibt die Rand Corporation schon lange in verschiedenen Reports Russland destabilisieren, also war denen natürlich alles recht, auch so einer. Ja. Und ja, wenn man dem Geld folgt, findet man meistens immer die gleichen, also kommt es immer meistens aus den gleichen Quellen. Ja. Wenn du dazu mal recherchierst, dann lass es mich wissen für die kleine Audiodatei, weil so weit zurück bin ich da nicht gegangen, aber das ist ein total interessantes Thema, wo man nur ein Stück aufmacht und dann öffnet sich sofort wie eine ganze Tür, die tatsächlich immer wieder gleich wohin führt. Ja, und seinem Erfolg, seine erfolgreichste Zeit, die habe ich ihm sogar zugute kommen lassen. Naja, im Nachruf soll man ja auch nicht zu bösartig sein, war sicherlich die Zeit, in der er Korruption in Russland aufgedeckt hat. Also da kann man keine Zweifel haben, dass es die gibt. Und da hatte er mal, ich glaube, in Moskau bei Umfragen um die 25-26% in Moskau. Das heißt aber, wenn man ein bisschen Russland kennt, schon in Rostov am Don, da ist ein Kollege von mir, der hier auch mitmacht bei mir, also da wären das maximal 5-6%. Und wenn man noch weiter aufs Land rausfährt, also ich halte ihn auch für überbewertet. Apropos aufs Land rausgefahren, du kommst ja aus Deutschland, bist jetzt aber in der Schweiz. Ist es dort schöner? Ja, das kommt drauf an. Also landschaftlich war es da im süddeutschen Black Forest, ja, Schwarzwald, wo ich herkomme, war es jetzt auch nicht hässlich. Aber die Schweiz ist natürlich schon sehr Postkartenmotiv. Also wo man hinfährt, ist irgendein schöner Berg, ein Wasserfall, ein See, ein Fluss. Es ist alles ja, fast zu perfekt schon. Ne? Also die Landschaft ist grandios, die Natur ist toll, Essen ist super. Ich wohne im Süden der Schweiz, im Tessin. Da wohnt man ja eher schon in Italien. Also ist fast italienisch mit Schweizer Infrastruktur. Also ja, es ist also im Prinzip ist schon alles besser, muss man leider sagen. Ich war ja in den Medien in der Schweiz. Ja. Also ich nehme es manchmal in Österreich tatsächlich wahr. Ich will jetzt um Gottes Willen keine Werbung machen für Servus TV, aber da ist schon manchmal bei dieser Talk im Hangar, werden da Themen besprochen, wo du bei uns schon sehr, sehr tief reingehen musst, wo ich dann selbst manchmal staune, also wo auch mal Leute ausreden können, was bei uns ja strikt gezielt vermieden wird. Ja. Ist das in der Schweiz auch so? Ja, ja, also es gibt erstens eine größere, denke ich, freie Medienlandschaft an sich. Es ist freier, was die Berichterstattung angeht. Und was ich vor allem einen gravierenden Unterschied finde, ist der Respekt, der respektvollere Umgang miteinander. Also Kritiker der Corona-Maßnahmen wurden hier halt als Maßnahmenkritiker bezeichnet und nicht als ja eben Nazi-Schwurbler, Verschwörungstheoretiker. Das hat man in den Mainstream-Medien hier nicht gelesen. Also da gab es immer eine gewisse Respektsgrenze, wie man mit dem Kontrahenten, mit der Opposition umgeht. Ja? Und das finde ich eigentlich sehr augenscheinlich. Das ist ein gravierender Unterschied, dass generell auch im Alltag die Menschen untereinander hier miteinander freundlich umgehen, sich in der Regel auf der Straße Hallo sagen und grüßen. Wenn man in den Postbus einsteigt, hier sagen auch alle Buongiorno. Und wenn man aussteigt, sagen sie Ciao oder Arrivederci. Das ist einfach ein generell freundlicher Umgang und das gilt für eigentlich alle Kantone. Ja? Also in manchem Bergdorf ist es vielleicht ein bisschen rauer, aber aus anderen Gründen. Aber es ist einfach schon ein anderes Level an Respekt im Umgang der Menschen miteinander und auch in den Medien werden gewisse Höflichkeits- und Respektgrenzen eingehalten, die bei uns alle schon längst gefallen sind in Deutschland. Also sozusagen weniger Gangster-Rap. Ja, deutlich. Zum Gangster-Rap wollen wir jetzt kommen. Wir müssen jetzt eigentlich auch irgendwo Horst Jankowski spielen mit seinem schwarzen Wald klingen, aber wir nehmen einen Track von dir. Such mal auch einen aus, im dritten. Da müsste ich kurz nachdenken. Aber ich würde fast, ist schwierig, aber vielleicht einen der ganz alten Songs dann. Oder wobei, wir hatten vorhin General Streik erwähnt, dann können wir, das wäre noch ganz nett, Giftgrün. Nehmen wir den, du musst mir ja sowieso schicken, also wir nehmen den Giftgrün. Perfektion, gib uns zwei Turntables und ein Mikrofon. Kein Effekt, kein Playback, live perform. Ich sag wie's ist, aus Hip-Hop ist ein Scheiß geworden. Was ihr macht, das ist kein Rap, was ihr macht, das ist Dreck. 35 Jahre pump ich Tracks, ich weiß wovon ich spreche. Ich will keinen Frieden hier, sie sterben wie die Fliegen hier. Minister in den Knast, sonst schießen wir. Dachtest, ich wär Pazifist, du grüner Stalinist. Ich kleb Rikade auf dich drauf, bis du ne Briefmarke bist. Grün liberalisiert, grün kapitalisiert, dereguliert, privatisiert, hab alles längst kapiert. Kein Problem, alle im System, mich dagegen. Tausend Pläne für mein Leben, nichts hat sich ergeben. Zu wenig Disziplin, siehst mich durch die City ziehen. Das Volk ist wie auf Lean, Kanzler spielt Idi Amin. Ich weiß ein Scheiß, aber mach was draus. Mein Geist will reisen und schreit das nicht raus. Verbesser mich selbst für eine schlechtere Welt. Und kommt die grüne Rechnung, wird die Zeche geprellt. Ich weiß ein Scheiß, aber mach was draus. Mein Geist will reisen und schreit das nicht raus. Verbesser mich selbst für eine schlechtere Welt. Und kommt die grüne Rechnung, wird die Zeche geprellt. Es lohnt den Kontext zu kennen, Horizonte zu sprengen. Damit neben unseren Songs Bonzenpaläste brennen. Wasserwerfer, Hungerstreik, Deckung, wer unten bleibt. Schließt euch der Bewegung an, vergesst unseren Streit. Klaut ihnen den Wagen, raubt ihnen die Waren. Wir brauchen nicht zu sparen, sie hauen raus, was wir nicht haben. Alle klagen, denn es herrscht Rezession. Aber eure Scheiße bringt uns erst große Depressionen. Steine fliegen, wir werden jeden Einzelnen kriegen. Weil die ganzen selbstgefälligen Schweine lügen. Ich brauche keine Sicherheit, nur Raum mich zu entfalten. Um auf Höhe der Zeit Zukunft zu gestalten. Also Symbiose oder Not mit Polonium verfolgt. Was ihr von den Idioten wollt, ist nix als Opium fürs Volk. Wir sind radioaktiv, quasi so als wäre Krieg. Gegen Banken, Sender, Stasi, Kontrolle und Industrie. Sein Scheiß, aber mach was draus. Mein Geist will reisen und schreit das nicht raus. Verbesser mich selbst für eine schlechtere Welt. Und kommt die grüne Rechnung, wird die Zeche geprellt. Ich weiß ein Scheiß, aber mach was draus. Mein Geist will reisen und schreit das nicht raus. Verbesser mich selbst für eine schlechtere Welt. Und kommt die grüne Rechnung, wird die Zeche geprellt. Ich weiß ein Scheiß, habe keine Beweise. Du begleitest mich heute auf eine geistige Reise. Kein Spaziergang, wir ziehen weitere Kreise. Es gibt Food for Sword, keine leibliche Speise. Steigende Preise, es bleibt weiterhin leise. Keiner weiß, wie du heißt, du bist nur eine Nummer. Und während du schlummerst, wirst du gekocht wie ein Hummer. Diese Welt wird zertrümmert, weil es niemanden kümmert. Deine Stimme gemutet, bis dein Echo verstummt. Niemand fragt sich, warum, als gäbe es keinen Grund. Die Knebel im Mund, die Luft wird dir dünner. Vor den Augen ein Flimmern, keiner hört dein Gewimmer. Wir sind alle nur Spinner, deine Wahrheit gefreut. In verschlossenen Zimmern chillen wahre Gewinner. Cui bono, wem nützt das hinter Türen verschanzt? Drehen sie krumme Dinger, treffen sich dann bei Lanz. Mit deiner Drecksarroganz interessiert kein Schwanz. Keinerlei Resonanz, alles für die Bilanz. Nur noch platte Ignoranz, alles für die Bilanz. Alles für die Bilanz, alles für die Bilanz. Glaubte, sie beschützen mich, doch sie besitzen mich. Kafka am Day After. Glaubte, sie beschützen mich, doch sie besitzen mich. Kafka am Day After. Glaubte, sie beschützen mich, doch sie besitzen mich. Kafka am Day After. Glaubte, sie beschützen mich, doch sie besitzen mich. Ich aus diesem Knast gelang, mach ich euch Wissenschaftler Hafner. Aus der Tom Oliver Regenauer Liste, Necro Death Rap. Death Rap Shit. Word up. Next year a cadaver infested with worms. Man's destiny, it's best that he learns. My axe intervenes, hacking through your veins. Like you're in between the railroad track and the train. A bullet in the back of your brain. Simple and plain, like back in the days when cats didn't play. They whack you and not explain. Demeaning Jesus, you're ripped to pieces by hyenas. With teeth like tweezers, you see death like seniors with diseases. Packing stained guns, dead you like Hussein's sons. Don't fuck with me, I only say it once. Like the end of Casino, two bats leave your spine gory. Every bone in your body broken like you dropped 9 stories. Insane like a brainless convict, you're dead after we buck you in the head. Like that famous Vietnam pick. Honored you hate this, God couldn't save us. Perform an autopsy on you with Chris Reefrit and Jonathan Davis. Death rap, that's the rap I kick. Don't ever confuse it with others, there ain't nothing like this. Death rap, it be the most morbid. After we finish with you kids, you'll need a closed coffin. Death rap, not just on this track. It's a movement I represent, much more rugged than you. Death rap, I'm the last of a dying breed. Diss me, you must be dying to bleed. I walk with the living dead. Witness the ditches and bitches dipped in red. Description is the pictures of witches and women giving head. I think ahead and analyze minds like a psychologist. Regardless if the topic's their predominance or apocalypse. The logic is a blade or a shot to your esophagus. Remove you from the earth, you get hurt for popping shit. When box flips, it ain't basic. Slap the shit out of racists. Track their teeth on the curb. Spit and piss in their faces. I got clips in the basement. Guns and plenty ammunition. If you push the wrong buttons, you gon' send me on a mission. And if that's the case, I'ma bash your face. Then reverse the positive, become a basket case. I blast for days, come and burn down your house. That's the way I get down when you take food out my mouth. I got my revolutionary ways, fighting to eat. For being poor back in the days and surviving the streets. Death rap, that's the rap I kick. Don't ever confuse it with others, there ain't nothing like this. Death rap, it be the most morbid. After we finish with you kids, you'll need a closed coffin. Death rap, not just on this track. It's a movement I represent, much more rugged than you. Death rap, I'm the last of a dying breed. Diss me, you must be dying to bleed. I represent the death rap. Get your head cracked open, open. I represent the death rap. Get your head cracked open, open. Und noch einer aus der Regenauer Liste, Big Noid und Mob Depp. Extraordinary. Yo. The trifle for living famous. Bushing shots live is dangerous at midnight. We do it right in clear blue light. The trifle living rough, wearing handcuffs like bracelets. 25 of life, he's faced it. Got on the run and got wasted. Mad agony, having me more vexed. Got me pulling out texts on opposite sex. The cream got me fiend for massive ill schemes. Like doing drive-bys and stretch limousines. I got tons of guns. My niggas on the run, pack the nickel plated ones. Get the cheddar, however done. Cause niggas got dream claiming king with the drug sling. Got they brain trained. Just to sling cocaine continuously. Seriously, my brain blunted. The lie done it. We making hundreds, that's all we wanted. To see my ill mean team singing cream. The infamous coming out of Queens. Yo, check it. Yo, it's the P, me and NYD. We put the cheddar together so we can double the OZs and grow like some family trees and beanstalks. Some hustlers, naturally born with street smarts. Show karate, it's you and Gotti. Y'all lift the weight, me and Noy. A temp star it down on the plate. The mall niggas living wild outside of New York State. The five gates, for niggas shook, just let them shake while a coke bake. Chef trip, cook a bowler over the shoulder. Rick wonders with the hand and pothole. Solo whiskey rolled over, rapping Noy taking over. You crossed over, then you got bucked in October. November, December, came out the hospital keyed up. Paralyzed from your feet up, now slow your speed up. So recognize and realize I'm not the nigga lie. On the side of me, prodigy, on the strength of who you be. So recognize and realize I'm not the nigga lie. The B-I-G-N-O-I-D, he rip it constantly. I stay cool and cautious with extra sources. My non-tourist hit bosses, lieutenants, whoever's in it. Once the main man drop, I got it locked. To take it on, why not? Don't let that nigga know he get the drop. I'm coming steady, heavy, ready to murder, pulling triggers. Soon to be famous, dangerous type of nigga. I'm type crucifix, fist, definitely true to this. The natural born hustle, lyricist, Noy finessing it. Used to hustling, tussling, busting niggas wide open. No joking, like Rakim, you must be smoking. The fuck around with this, you try to compare. You didn't hear that nigga, Noy is extraordinary. Nigga, what? Pioneer, this extraordinary rap flow. Sneak deep, my mob style, we clapped at your rap show. We formulate justice, debating like some politicians. And come together like some coalitions in position. I see my huddle. Your scheme was too subtle. I cruise cross paths, your whole squad face get bubble. Looking for trouble, phrase so you found a couple. Me and rapping noise blasting off like NASA space shuttle. Prodigy, my powers refined, now they erupting. Time for climax. You small cats, what is you touching? Too complex. Your man got slapped just off a reflex. Learn from his mistakes to avoid from being next. Holiday thugs occasionally act like thugs. Battery backs with alkaline and Duracell mugs. Ayo, Noy, these niggas must be on some powerful drugs. Hold up, fuck it. Hold up. To recognize and realize I'm not the nigga lie. On the side of me, prodigy, on the strip for who he be. To recognize and realize I'm not the nigga lie. The B-I-G-N-O-I-D, he rip it constantly. To recognize and realize I'm not the nigga lie. On the side of me, prodigy, on the strip for who he be. To recognize and realize we ain't the niggas lie. The B-I-G-N-O-I-D, he rip it constantly. With no doubt, 90 pounds, we get down, Prodigy on the side for of rapping noise. For rapping noise. Prodigy for rapping.